SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Noch nie auf dem Weg von Basel hier nach Zürich ins Radiostudio so wenig Leute auf der Straße gesehen. Ja, okay, klassisches Januarloch. Aber das zählt nicht für die elektronische Clubmusik. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus. Ich bin der Mental X. Das ist Mental X Electronic, die 851. Episode. So, heute frei nach dem Thema Metropolis and Island. Ich habe den Sound wieder von überall auf der Welt mitgenommen. Metropolis, ganz klar, ich habe ein Brüderpaar namens Anden. Und die kommen aus New York, sind im Moment so die absoluten Durchstarter, haben aber mit dem US-amerikanischen EDM-Sound gänzlich wenig am Hut. Super interessant ist Techno-Sound aus Mauritius. Du musst dir vorstellen, ich meine, eine kleine Insel irgendwo im Indischen Ozean, und dort produziert jemand extrem fette Tracks, die dann auch noch sehr renommierte Labels, wie zum Beispiel Last Night on Earth, rauskommen. Nasser Tawik, der kommt aus Ägypten. Der hat ebenfalls eine neue Scheibe am Start. Und Avo möchte die heutige dreistündige Reise gerade mit einem Projekt namens Orfight. Und ein Stück heisst Slow Run. Schön, reise ich mit. Viel Spaß. We'll be right back. Sound, ein bisschen oldschoolig, erinnert sich ein bisschen an die frühen Hardhands-Tracks, wenn die noch magst erinnern, 1994 bis 1995, sind das so die ersten Progressive House-Schieben aus England gewesen. Orfeit ist das ebenfalls, und zwar mit Totem haben wir hier mal informiert. Ich glaube, es ist ein ukrainisches Projekt. Sei es wie es will, es ist killergeil. We'll be right back. während wir hier frieren. Und clubtechnisch, also ausgangstechnisch im Moment gar nichts passiert. Naja, eben Januar ist im Moment in Südamerika höllos. Und zwar besonders in Brasilien und natürlich in Argentinien. Naja, okay, die haben jetzt natürlich Sommer und können die ganzen Open-Air-Festivals machen. So ziemlich jeder von diesen Superstar-DJs tourt zurzeit durch Argentinien. Und da haben wir auch gerade eine Scheibe, die genauso tönt wie der Sound eben aus Argentinien. Das ist von Antrim. Und ein Stück heisst «Us and Them». Mental X. Sounds so sexy. We'll be right back. der House Music und deren Entwicklung ist das britische Label Anshuna Deep wirklich Lichtjahr vor allen anderen Labels. Die wissen ganz genau schon, was so an den grossen Raves und in den Clubs so in den nächsten, sagen wir mal, 12 Monaten passiert. Und darum ist auch für mich 2017 Anshuna Deep wirklich eins von diesen tragenden House Labels gewesen. Vorher hast du gerade eins von den neuen Releases gehört, und zwar der Ben Bomo. Und zwar mit After Earth. Und das ist wieder ein neuer Anshuna Deep, produziert von Wood. Ein Stück heisst A Velvet Rebellion. Ist das schnell gegangen? Gerade nach der Sendung kannst du den Podcast gratis downloaden und natürlich auch die Playlist begutachten. Und das oder vieles mehr findest du auf srf.ch/mentalx. Thank you. Sunsets und Islands. So habe ich die heutige Episode Mendelix Electronic genannt und jetzt sind wir ganz klar bei Metropolis. Sprich, bin in einer Megametropole und da gibt es natürlich nur New York. Genau von dort kommen die beiden Brüder namens Andon und sie zählen gerade so in Amerika zu den Durchstarter in Sachen House und Trance Music und sie distanzieren sich ganz klar von dem klassischen, sagen wir mal, sehr in Amerika populären politischen EDM-Sound. Was sie machen, ist absolut geil. Das ist ein Andon, mein erster Essential-Tune vom heutigen Abend und zwar mit Retrogate. spektakulär, oder? Mad Hatter, ein Label, das eigentlich bekannt worden ist, so vor 2-3 Jahren, vor allem durch seine sehr reduzierten, sprich durch Minimal-Techno-Sachen, aber auch sie müssen sich nicht querstellen, wenn es in Sachen future-orientierte Clubmusik geht. Ganz neu unter Vertrag haben sie die zwei Russen von Greg und Alexander. Das Stück heisst Philikos und das ist doch richtig geil. Naja, okay. Mendel hat natürlich eine Vorliebe für Ethno-Sounds und die wird hier ganz besonders zelebriert. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mentalix. Das ist die heutige Episode namens Metropolitan Islands. Ich habe noch brandneue Sounds, unter anderem von Tony Arias, von Nazar Tawik. Der kommt aus Ägypten. Und dann noch etwas von Rain. Der kommt aus Mauritius. So heißt es richtig. We'll be right back. Did you feel alright? Sweat comes dripping down. You feel it in your feet. Keep on dancing. Keep on moving. You know what I'm saying? You know what I'm saying? You feel alright. You feel. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. seit langer, langer Zeit an der Wahl. Ist ein sehr, sehr sympathischer Brasilianer. Und zwar, wir kennen ihn jetzt, glaube ich, so etwa 10, 12 Jahre, hat man damals noch Sog Records amix Demos geschickt. Und er ist nicht nur ein sympathischer Mensch, sondern auch ein fantastischer DJ und Produzent. Und nur sehr spartanisch gibt er neue Tracks raus. Aber wenn, ja, eben wenn, dann sitzen sie auf dem Punkt oder einfach Trans 3.0. Das ist der Alec Garaggio. Und damit a second consciousness. We'll be right back. Veronica Tree, das Label mit dem eklektischen Sound, wo sich nie so wirklich entscheiden kann, in welche Richtung gehen wir jetzt. Und genau das macht das Leben so liebenswert. Hier haben wir zum Beispiel Sajay, indischer Produzent mit Bravado. Der Track selber kommt in 2-3 Wochen eben auf Electronic Tree raus. Und in ihrem Promo-Sheet, respektive so ein Beipackzettel, der an DJs verschickt wird, den sie es musikalisch definieren als, Achtung, Deep House, Trance, Deep Trance, Techno und Elektro. Naja, wir können es uns aussuchen, was allein zählt das Resultat, und das ist wirklich unglaublich hypnotisch und sexy. von Mauritius. Echt jetzt? Ja klar. Und zwar der reine Apollo ist ein weiterer Beweis dafür, dass gute elektronische Musik von überall herkommt. Selbst aus dem Indischen Ozean, von einer kleinen Touri-Insel. Das ist ein Remix, den er gemacht hat, kommt jetzt demnächst schon mal auf Manuel, einem holländischen Label rings unter Paul Heisendonk raus. Und das da heisst Melanchol. We'll be right back.

8 und 9. Du hörst SRF 4, was ich bei der Mentalix und seit über 18 Jahren. Ich host hier am Wochenende auf SRF Virus. Vielen Dank übrigens für die vielen Mails, Kommentare zum Jubiläum letzte Woche. Ich gebe nur 8 Mühe und habe die ganze Woche durch Feedback und Replays geschrieben. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr grosse Menge und ich darf natürlich auch nicht Musik vernachlässigen, weil die Sendung läuft ja natürlich weiter. Die heutige Episode mit dem Namen Metropolis and Islands. Die kannst du in einer guten Stunde gratis downloaden. Gehst du auf srf.ch/mentalix. Da kannst du den Podcast-Button drücken und schon hast du mich gratis unterwegs. Selbstverständlich findest du die heutige Episode Mentalix Electronic auch auf iTunes. Machst iTunes aufgeschoben im Suchen Mentalix und schon kann der Download anfangen. So, Metropolis, klar. Große Stadt und da haben wir was aus Moskau und zwar vom Vadim Zukov mit Atoms. You're listening to Wireless Radio with Mental X. Zürich und genauer gesagt vom DJ und Produzent von Definition. Der hat ja bekannterweise ein Label namens Definition Music und dort bringt er immer ziemlich spektakuläre Tracks raus. Da hat er ein Projekt Freak Me unter Vertrag, ein Stück heisst Afrikea und ja, ganz groß. Naja, eben, wir in der Schweiz stehen der ausländischen Produzenten in nichts nach. Der Definition und sein Label ist der beste Beweis dafür. We'll be right back. von Massive. Das ist einer der wichtigsten Techno-Tracks aus den letzten 30 Jahren Dance-Kultur. Ich rede natürlich von einem englischen Projekt, nämlich Future Sound of London. Und zwar haben die 1991 die Bombe hier produziert, nämlich Papua New Guinea. Und ich mag mich noch erinnern, und so machen wir jetzt den Bogen zu der Sendung, als Shake Classico, wo sie 2002 angekündigt haben, dass sie hier ein Remake machen, respektive den Original-Track nochmal re-releasen. Plus noch zwei, drei Remakes habe ich gefunden. Nein, bitte nicht, das kann nur schief gehen. Weil wenn ein Track so gewaltig ist, halt wie hier der Original-Track, das kann nur gegen hinten rauskommen. Umso glücklicher und positiv bin ich dann überrascht gewesen, wo 2003 der Track schlussendlich unter anderem mit Remix von Hybrid und dem hier gekommen ist. Nämlich der fantastische New Yorker House-DJ Satoshi Tomie hat hier wirklich ein Trance-Monster produziert, der heute noch seinesgleichen sucht. Das ist ein Shake-Classic aus dem Jahr 2003. Das sind die Future Sound of London mit Papua New Guinea im Satoshi Tomie Main Path. We'll be right back. has to ask himself, what's in it for the rat? We'll be right back. auf dem Planet Techno. Was vorher gehört hast, das ist der Quiver mit The Rat. Und jetzt die kommen die Audio Noir, und zwar auf Bonsai. Bonsai, vielleicht möchtest du dich noch daran erinnern, vor allem wenn du ein bisschen in den 90er Jahren schon das ganze Techno-House-Ding mitgemacht hast. Bonsai ist das belgische Kult-Techno- und Hard-Trance-Label. Die sind super erfolgreich gewesen und auch jetzt nach wie vor noch mit hin und wieder mal, also alle zwei, drei Monate, kommt einmal ein Release am Start. Los ist SRF Virus, ich bin der Mentalix. Hintergrundinfos, Playlisten und den Podcast zum gratis Download, den findest du auf srf.ch/mentalix. Den Podcast bekommst du natürlich auch via Virus-App und auf iTunes. Thank you. Mental X bei SRF Virus. Sendung genannt. Ich hoffe, ich kann euch eine kleine Freude können machen. Playlist, die ist morgen oben, dürfte dies schon online sein. Allerdings die heutige Sendung, also genau das, was du jetzt gehört hast, das kannst du in einer guten Stunde gratis downloaden. Du kannst auf srf.ch/mentalx oder auf iTunes oder auf der SRF Virus App verbergst. Du hast wirklich eine riesige Auswahl, wo du an 3 Stunden Sound für große Taschen kommst. So, würde mich sehr freuen, wenn du am nächsten Freitag ab der 7. oben wieder live mit dabei bist. Ich bin dann wieder hier im Studio hinter den Turntables am Umschake und natürlich auch zwischendurch die am Mikrofon ins Wochenende zu begleiten. Jetzt sage ich, komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.